Anlage 3, ein Schriftwechsel. Generalstaatskommissar München, den 24.11.1923, Fernsprechnummer 20035, Maximilianstraße 14. An seine Exzellenz Herrn General der Infanterie Ludendorff. In Anerkennung der unsterblichen Feldherrnverdienste, die sich Euer Exzellenz im Weltkrieg erworben haben, bin ich nach den letzten traurigen Ereignissen bestrebt gewesen, Euer Exzellenz jede auch nur irgendwie fühlbare Beschränkung der persönlichen Freiheit zu ersparen. Leider hat sich nun aber herausgestellt, dass auf den verschiedensten Wegen mit der Staatssicherheit unverträgliche Angriffe gegen den Generalstaatskommissar und die Führer der staatlichen Machtmittel erfolgen. Ich darf deshalb Euer Exzellenz ganz ergebenst ersuchen, bis zum Abschluss des Strafverfahrens wegen der Vorgänge vom 8. und 9. November sich jeder unmittelbar oder mittelbar für die Öffentlichkeit bestimmten Äußerung über diese Vorgänge zu enthalten. Der Generalstaatskommissar, bezeichnet Dr. von K. München, den 25.11.1923. An den ersten Staatsanwalt beim Landgericht München I. Ich lege gegen den Brief des Generalstaatskommissars vom 24.11. ohne Tagebuchnummer schärfste Verwahrung ein. Erstens. Bei meiner Entlassung aus der Schutzhaft ist mir nicht gesagt worden, dass die Entlassung in meiner früheren amtlichen Tätigkeit bei der OHC begründet sei. Ich lehne solche Rücksichtnahme ab. Sie hat auch nicht davon abgehalten, mir zunächst die Teilnahme nach der Beerdigung meines Dieners zu verbieten. Zweitens. Ich sehe in der mir neu aufgelegten Beschränkung einen Bruch des Vertragsverhältnisses, das mit mir von der Staatsanwaltschaft nach den Ausführungen des seinen ersten Staatsanwalts am 12.11. abends durch meine Ehrenwortabgabe einerseits und die Haftentlassung andererseits eingegangen ist. Das Aufhören dieses Vertragsverhältnisses würde den Bruch meines Ehrenwortes zur Voraussetzung haben oder die Ermittlung eines anderen Tatbestandes, als ich angegeben habe. Beides ist nicht der Fall und auch nicht im Briefe des Generalstaatskommissars angegeben. Drittens. Ich habe mich nur öffentlich durch die Presse für alle Menschen hörbar geäußert. Ich habe gefürchtet, dass durch Presseäußerungen aus der Umgebung des Generalstaatskommissars der Tatbestand verschoben oder verdunkelt werden könnte. Zudem sehe ich mein Verhalten in einer Weise, zum Beispiel durch Baron von Aufseß dargestellt, dass meine persönliche Ehre Schaden litt. Da somit von staatlicher Seite vor Abschluss der gerichtlichen Untersuchung Angaben verbreitet wurden, die zur Untersuchung standen, so sah ich mich gezwungen, für die Wahrheit und meine Ehre den gleichen Weg einzuschlagen, auch wenn das nicht der Gepflogenheit des Rechtes entspricht. Meine Äußerungen enthalten nur die Wahrheit. Wahrheit dürfte die Staatssicherheit nie gefährden und auch nicht als Angriff gegen den Generalstaatskommissar und die Führer der staatlichen Machtmittel gelten. Die allgemeinen Ausführungen des Briefes hierüber schließen eine Stellungnahme zu seiner Begründung aus und lassen im Unklaren, inwieweit meine Person mit den erwähnten Angriffen in Zusammenhang gebracht wird. Viertens. Mir ist bekannt, dass General von Lossow etwa am 22. in einer Offizierversammlung, in der er seinen Bericht über seine Handlungen am 8. und 9. November bekannt gab und dann auf Vorschlag des Generals von Rüth darin den Satz über seine Absichten vor dem 8. abends gegen Berlin loszuschlagen strich, den versammelten Offizieren mitgeteilt hat, ich würde demnächst verhaftet. Ich machte davon meinem Rechtsbeistand Justizrat von Tetschwitz sofort Mitteilung. Er sprach mit dem Herrn Justizminister, der eine solche Absicht in Abrede stellte. Der Brief des Generalstaatskommissars erscheint mir als einleitende Handlung für die Inhaftnahme. Ich bitte die Zurückziehung des Briefes zu bewirken, da ich nur Verfügungen der Staatsanwaltschaft aufgrund der Darlegungen in Ziffer 2 anerkennen kann. Gezeichnet Ludendorff.